Und wenn Ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit oder Furcht betrifft, machen Sie es bekannt. Wenn Sie es jedoch vor den Gesandten und den Befehlshabern unter Ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter Ihnen wissen, die es herausfinden können. Und wenn nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen wären, wäret ihr fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt.